Amerika-Woche ist die deutsche Zeitung für Amerika. Lesen Sie neueste Nachrichten aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Sport und Vermischtes. Deutsche Nachrichten aus den USA, Kreuzworträtsel und Horoskop. Das und noch viel mehr finden Sie jeden Monat in Amerika-Woche. Zweimal monatliche Sonderausgaben zur Herbst- und Winterfeiertagssaison. Bestellen Sie jetzt Amerika-Woche zum Kennenlernen. 3 Monate zum Preis von 29,95 oder 6 Monate für 48,95 oder bestellen Sie gleich Amerika-Woche fürs ganze Jahr, monatlich mit 3 Extra-Ausgaben in den Feiertags-, Herbst- und Wintermonaten zum Preis von nur 79,95. Rufen Sie uns an 516-771-3181. Nochmal 516-771-3181 oder bestellen Sie gleich online bei www.amerikawoche.com. Amerika-Woche ist ein Wort und wird mit K geschrieben. Amerika-Woche. Amerika-Woche ist die deutsche Zeitung für Amerika. Amerika-Woche, order your copy now. It's spelled www.amerikawoche.com or call them at 516-771-3181. Your German newspaper for America. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen und heute im Zwiegespräch mit unserer Mitarbeiterin Renate Schauer, die unsere Literaturkritiken beisteuert und die jetzt neben mir sitzt, was immer schön ist und wir ein Zwiegespräch miteinander haben können. Renate, das machen wir von Zeit zu Zeit, aber oft nicht im Radio. Das stimmt. Und heute haben wir uns beide Menschen ausgesucht, die wir würdigen möchten, die laut der Totentafel, die wir jetzt hier vor uns haben, im Jahr 2017 von uns gegangen sind und deren Werk uns weiter beschäftigt. Ich habe hier zu Beginn ein Gedicht von Peter Hertling und ich glaube, wir können gleich was dazu sagen. Peter Hertling, ein 1933 geborener Schriftsteller, Poesie hat er viel geschrieben und damit wird sich auch noch beschäftigt. Er selber stand für vieles und zwar für wichtige Einsätze. Davon gleich mehr. Hier ein Gedicht, wo es darum geht, Frieden zu schaffen bzw. sich für den Frieden einzusetzen. Wenn jeder eine Blume pflanzte, jeder Mensch auf dieser Welt, und anstatt zu schießen tanzte und mit Lächeln zahlte statt mit Geld, wenn ein jeder einen anderen wärmte, keiner mehr von seiner Stärke schwärmte, keiner mehr den anderen schlüge, keiner sich verstrickte in der Lüge, ja wenn. Und dann ist noch lange nicht Frieden, aber es ist ein Anfang gemacht. Und den Anfang machte er ja auch als Mensch. Ja, Schwergewicht in der Literaturszene war Peter Hertling durchaus. Er ist ja vielen in der Fachwelt noch in Erinnerung als Cheflektor vom Fischer Verlag und Sprecher der Geschäftsführung dort, war er von 1968 bis 1973. So eine Sendung lebt aber vom Kontrast und deswegen möchte ich jetzt vom Schwergewichtigen erstmal zur leichten Muse übergehen. Wir müssen ja einige herausgreifen, es wären sonst zu viele Namen und ich habe mir von der leichten Muse zwei herausgegriffen, die letztes Jahr gestorben sind. Das eine hat damit zu tun, dass ich früher immer die deutsche Hitparade mit Dieter Thomas Heck geguckt habe. Ich auch. Wir erinnern uns, er hat immer sehr, sehr schnell gesprochen. Heutzutage bin ich immer froh, wenn meine Partner etwas langsamer sprechen. Ich sage immer, Vorsicht, ich höre nicht so schnell. Und Chris Roberts trat in dieser deutschen Hitparade auf und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich da vorm Fernsehgerät saß und er schmetterte, du kannst nicht immer 17 sein. Warst du es denn schon? Ich war das 1974, war ich da schon 17? Ja, da war ich schon 17. Um gleich noch ein anderes Schwergewicht an diese Jahreszahl zu knüpfen, auf die wir noch zu sprechen kommen. Helmut Kohl war im Jahr 1974 Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz noch. Also aufsteigende Karriere Kohl. Ja. Und Chris Roberts war schon oben auf der Hitparade. Chris, ja, und um zu diesem Gedicht, das ja sehr in die Tiefe führt, etwas ganz Leichtlebiges entgegenzusetzen, wo ich mich gestern sehr, sehr amüsiert habe, als ich das entdeckt habe, dass man das im Internet finden kann. Chris Roberts sang auch, mein Name ist Hase. Und zwar 1971 und es beginnt so. Unter blühenden Bäumen im schönen weichen Moos lagen wir zwei in der Sonne, dein Kopf auf meinem Schoß. Wir waren verliebt bis unter die Haut, da raschelte es laut und vor uns zwei steht schaunend ein Hase und sagt, oh verzeih. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts, ist hier was geschehen? Ich habe nichts gesehen, nur Gras und Klee. Und im Winter fiel Schnee, mein Name ist Hase. Und so geht die Geschichte weiter. Und wir fanden das damals gar nicht so, wie man das heute vielleicht hineinlesen möchte, dass die da Geheimnisse hatten oder heimlich Küsse ausgetauscht hatten, weil das war ja damals noch sehr aufregend. Es war ja noch die Zeit, wo man sich sehr, sehr versteckt hat, wenn man noch nicht verlobt war und aufeinander traf. Tatsächlich. Es gab ja den Kuppelei-Paragraphen noch. Und da durfte man auch nicht gemeinsam übernachten, unverheiratet, im Hotel oder so. Also es war gesetzlich verboten? Ja, es war gesetzlich verboten. Das wurde dann erst später abgeschafft, ich glaube 73 oder 72. Wahnsinn. Und ja, also Chris Roberts, da ist mir noch ein anderes Phänomen über den Weg gelaufen, wo ich nie nachgedacht hätte, wenn ich jetzt nicht auf die Sendung mich vorbereitet hätte. Und zwar ist er geboren in 1944 in München und der Vater kam aus Jugoslawien, die Mutter war Deutsche und erst kurz vor seinem Tod im April 2017 erhielt er die deutsche Staatsbürgerschaft. Also der lebte praktisch bei uns als Staatenloser und hat 72 Jahren dann die Staatsbürgerschaft Deutschlands angenommen. Aber der beantragt ist oder nicht? Ich meine, da muss man ja mit irgendwas... Der ist in Deutschland gewesen, hat er auch Familie gegründet, Kinder bekommen und so. Aber es war jetzt kein Grund angegeben, warum er es so spät gemacht hat. Aber es war ein jugoslawischer Pass. Ich muss mich da auch nicht drüber aufhalten, es ist seine Privatsache. Ja. Übrigens hatte der einen Hasen. Der hatte tatsächlich einen Hasen als Tier. Das hat mich mal schwer beeindruckt. Hast du das gesehen, dass er den mit auf die Bühne gebracht hat? Nee, aber ich meine, dieses Lied ist ganz witzig, aber der hatte tatsächlich einen Hasen als Haustier. Also das fand ich als Schlagerstar war interessant, dass wir Leute, die Schildkröten haben. Also es gibt so Tiere, die sind nicht so das Normale. Die Stars leben so wie wir. Hasen gibt es bei uns auch in der Nachbarschaft. Aber so, das ist irgendwie nicht so das Tier, was ich mir für den vorgestellt hatte. Gut, ja, das sind aber die jungen Mädchenträume. Du hast gedacht, der hat zu Hause so ein Tigerfell oder was weiß ich. Ein Häschen vielleicht, ein Mädel, aber... Ja, halt, stopp, ist ein gutes Stichwort. Wirklich ins Rampenlicht kam man nämlich 1972, wie zum Beispiel mit dem Titel die Maschen der Mädchen. Ja. Und ich habe das auch nochmal nachgelesen. Ich verzichte jetzt drauf, da draus zu dienen. Das ist jetzt frech, das Lied. Das ist sehr frech, ja. Über die Mädels, dass die also sich anbieten quasi. Dass die sich, ja. Und das finde ich, also, wir haben das so aber genommen. Aber damals war das okay. Ja. Aber ich würde sowas nie, also, wenn das heute hören, das würde heute auch niemand mehr in die Hitparade wählen. Nee, also nach gewissen Frauen, die dann auch sich rächen im Schlager. Da gibt es ganz andere Lieder, die da aber in den 80er Jahren. Aber es gab natürlich auch dann so herzige Sachen wie Hab Sonne im Herzen. Ja, naja, und Schlager waren natürlich nicht, um uns jetzt auf, wie aller Härtling, jetzt uns jetzt auf den Frieden aufmerksam. Gibt es aber inzwischen immer mehr. Also ja, es kam dann mit Reinhard May doch auf, dass man auch Sachen singen kann, die auf Platz 1 kommen, die einen inhaltlich angesprochen haben und einen irgendwie auch was vermitteln. Frieden, wird ja dann auch plötzlich. Mit Gitarre und so. Aber zumindest hat dieser Chris Roberts eine goldene Europa gekriegt, nämlich zweimal 1975 und 1985 und die goldene Stimmgabel 81 und 84. Also, Und wenn wir dann ein bisschen weitergehen in die europäische Schlagerszene, kann man sagen, wer hätte gedacht, dass Margot Hilscher, die ich als Schauspielerin kenne, als Tiefe, so als Grande Dame, so ein bisschen Rita Hayworth für Deutsche. Ich fand also so von dem Aussehen und so, war sie doch sehr, sehr hübsch. Ja, ja, meine Mutter hat auch für sie geschwärmt. Ja. Und die war im Eurovisions-Contest, also in diesem Schlagerwettbewerb, diesem europäischen, hat die 1957 bereits Deutschland vertreten. Und die hat zweimal, einmal kam sie auf Platz 5, einmal auf Platz 7. Ich meine, es war nicht riesenhoch, aber immerhin Telefon, Telefon und ein weiteres, ich weiß jetzt nicht mehr, aber ganz interessant, also war Kostümbildnerin, hat also an Filmen wie Cora Terry mitgearbeitet, damals noch im Hintergrund. Mhm. Und dann plötzlich mit... hat auch Drehbuch geschrieben, ne? Ja, mitgeschrieben, genau. Und dann hat sie aber selber also in großen Filmen gespielt und vor allem in Fernsehserien. Also daher kennt man sie auch, glaube ich, Salto Mortale und andere. Und das ist natürlich interessant. Wenn es dann international wird, also auch der war auch im Zauberberg übrigens und Rod Steiger ist ja auch nicht Deutscher und das ist natürlich der Zauberberg. Wer ist Rod Steiger? Rod Steiger ist ein englischsprachiger Schauspieler, der eine ziemliche Riesenrolle in diesem Zauberberg hatte. Ah ja. Und Zauberberg ist ja Thomas Mann, aber es ist eben auch eine quasi internationale Zuschauergruppe gewesen dann in den 70er, 80er Jahren bei diesen Filmen. Interessant, unsere Schauspieler in Deutschland, die es dann mal in die Hollywood-Szene geschafft haben, sind ja mehrere. Mhm. Und dazu gehört zum Beispiel früh ein Fotomodell aus Wiesbaden, aus meiner Heimatstadt. Und die hieß mit Geburtsname Käthe Rose Derr. Und das ist ja nun kein internationaler Name. Und meine Mutter kennt sie aus einer Modellagentur, beziehungsweise nicht aus der Agentur, sondern als Fotomodell. Denn meine Mutter hat bei einer Fotografin, der Elisabeth Röttgers, in Wiesbaden gearbeitet. Und da tauchte die spätere Karin Dohr, nämlich dieses Käthe Derr, auf als Fotomodell. Und ist aber dann von einem Herrn umschwärmt worden. Und der Herr Reinl war ein Regisseur. Und hat sie mit 16, knapp 17, für den Film entdeckt. Mhm. Und so ist Karin Dohr im internationalen, erstmal europäischen Bereich, nämlich mit Pierre Brice, den sie ganz wunderschön fand. Sie sagte, der hätte so eine schöne, glatte Haut gehabt. Ist sie erstmal im Film gelandet, und zwar in den Karl-May-Filmen. Und auch wenn man die erstmal als trivial hingestellt hat, diese Filme, so war sie doch eigentlich die Hauptrolle bei den Frauen, also sie wurde umschwärmt, Lex Barker, Pierre Brice, und das 3 Filme lang. Und dann hat sie natürlich für ihren Mann auch gespielt, und zwar bis zu 7 Filme im Jahr hat sie gemacht, und dazu gehörte auch eben Filme, die ins Internationale gingen. Sie wurde meines Erachtens ein bisschen härter, so vom Typ her, und ist aber dann auf der internationalen Szene mit Sean Connery gelandet. Ja. Und zwar Man lebt nur zweimal man als nur zweimal Bond-Girl. Bond-Girl, als einziges deutsches Bond-Girl ist sie dann im internationalen Bereich gelandet. Und man sagt ja auch diese Hollywood-Sache, wenn die Deutschen dann nach Hollywood kommen, dann machen sie Großkarriere. Das ist Großkarriere für Deutschland, aber in Amerika nicht unbedingt. Aber in einem Bond-Film zu spielen, ist schon eine große Sache. Ja, da wäre jetzt anzufügen, dass einer der James-Bond-Darsteller, nämlich Roger Moore, auch letztes Jahr verstorben ist. Er hat sich im Übrigen sehr für UNICEF engagiert. Ja, und interessanterweise war die Karin Dohr, die wollte weiterhin in Deutschland Theater spielen. Sie ist also vom Film später zum Theater. Sie hat noch mit Alfred Hitchcock gedreht und anscheinend auch mit dem ganz nett sich nachmittags unterhalten können oder abends. War also auch Freundin des Hauses Hitchcock, was interessant ist. Und sie sagte, bei ihm am Set durfte keiner reden, aber sie habe fröhlich weitergeredet und insofern hat sie also quasi eine Freundschaft gehabt mit diesem tollen, tollen Regisseur und hat Topaz gedreht mit Alfred Hitchcock. Aber dann ist sie eben zum Theater gegangen und ihr inzwischen amerikanischer Mann, ein ehemaliger Stuntman, der aber dann Stunt-Sachen koordiniert hat, ein Ingenieur eben, der hat dann sie eigentlich nicht gehen lassen wollen, nach Deutschland zurückgehen lassen wollen. Und sie hat also ihn weiterhin betreut in Amerika und ist aber trotzdem nach München und hat viel geschauspielert. Also sie ist eine derjenigen, die man in München gut kannte, Karin Dohr. Und tollerweise hat sie eine Karriere dann in Deutschland im Theater weitergehabt. Mhm. Ja. Daran anschließend Kinderstar zu Kinderstar. Andrea Jürgens, ich wusste eigentlich nicht, wer das ist, bevor ich nicht jetzt für die Sendung recherchiert habe. Sie ist nur 50 Jahre alt geworden, war Kinderstar, ist entdeckt worden im Alter von 10 Jahren und zwar in der ARD-Silvestergala am laufenden Band mit Rudi Carrell. Das war 1977, da habe ich glaube auch nicht so viel Fernseh geguckt und wenn, dann solche Sendungen auch nicht. Ach, die war herzzerreißend, dieses Mädel. Das, ja. Also ich dachte immer, das wäre die Tochter vom Nein, Udo ist sie Jürgens, nicht gewesen. Ist aber nicht, das muss man aber dazu sagen. Denn das weiß und bemerkenswert, weil wir gerade vorhin von der leichten Muse bei Chris Roberts waren mit Die Maschen der Mädchen. Dieses Mädel hat damals gesungen das Lied und dabei habe ich euch beide lieb. Dabei das geht um Scheidung. Und es geht um Scheidung, ja. Genau. Also ich fand das auch, für mich war das sehr bewegend. Genau. Dass das also da, und dann wurde auch Scheidung ein bisschen gesellschaftsfähig. Also Scheidung. Man hat zumindest drüber zu reden begonnen. Mhm. Also vorher war das so wahrscheinlich nicht so. Nee, da durftest du auch, also ich weiß vom Militär her, da durfte also jemand, der Karriere machen wollte beim Militär, durfte nicht geschieden sein. Also das waren Werte, deutsche Werte, war Hochzeit, Heirat, aber keine Scheidung. Also das wurde. Wobei es immer gegeben hat, auch schon im ja, also absolut. Hm. Ja. Aber also wie gesagt, da wurde es, also auch wenn man Kind war in den 70er Jahren, da war natürlich Scheidung auch sowas. Hm? Das ist eine Möglichkeit. Das wusste man vorher gar nicht. Hm. Hat sich kein Mensch Gedanken gemacht. Ja, ja. Und das war ein herzzerreißendes Lied und die hatte so hübsche, lange, dunkle Haare und saß dann da. Also ich kann mich gut erinnern an die Andrea Jürgens. Das ist ja schön, dass wenigstens eine von uns sie gesehen hat. Ja, doch, ich hab's gesehen. Und wie gesagt, ich fand das also sehr toll. Also im Oktober 1979 erschien ihre LP Weihnachten mit Andrea Jürgens, die innerhalb von 3 Monaten über 1,5 Millionen Mal verkauft wurde und damit lange Zeit die bestverkaufte Weihnachtsalbum war und die erhielt damit auch einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Sieh an. Und das hätte ich gedacht, dass das Heintje gewesen wäre vorher. Also vielleicht war es auch vorher. Also mit dem ist sie auch aufgetreten. Das war ein bisschen vorher, warte mal, das war... Weiß ich jetzt gerade nicht, die Jahreszahl steht mir jetzt gerade nicht zur Verfügung, aber die beiden, die waren sozusagen hier. Ja, Kinderstars, ne? Mhm. Übrigens gestorben ist auch ein Junge, der mit dem Heinz Rühmann gespielt hat als Kinderstar, der ist aber später eigentlich nicht Oliver Grimm. ist also Kinderstar der 50er Jahre gewesen. Wenn der Vater mit dem Sohne, mit Heinz Rühmann, vielleicht erinnert sich da noch jemand oder hat es mal gesehen. Aber das war ein süßer Bub und eigentlich als Erwachsener kann ich mir den gar nicht mehr in Erinnerung rufen. Also das interessante Kinderstar war natürlich auch die Christine Kaufmann. Ja. Ja, Kinderstar Christine Kaufmann. Und Rosenresli, und die konnte so schön Kuller, nee, die, das war die Maria Schell, die konnte Kuller Tränen vergießen. Aber ich glaube, die Christine Kaufmann konnte auch recht gut weinen. Immer eine süße Frau eigentlich. Schon, also bis zu 72 Jahren, die sah immer so zart aus, diese Frau. Ja, ja, sie hat sich auch in den letzten Jahren sehr gesund, sehr stark den Gesundheitsthemen angenommen, hat darüber auch publiziert. Und wenn ich nicht arg täusche, wenn ich nicht falsch liege, hat sie auch da Seminare angeboten. Aber bitte nicht festnageln. Ja. Aber ihre, also die ist ja auch im Sprung nach Hollywood durch Ehe mit, 5 Jahre Ehe mit Tony Curtis. Und Tony Curtis und dein Roger Moore, dein James Bond. Ja, die haben ja wiederum zusammen die zwei gespielt, die in England durchgefallen sind, weil es so langweilig war. Nee, die deutschen Dialoge waren es hier, die es rausgerissen haben. Und ich habe mir auch vorgestern, muss ich gestehen, und auf YouTube nochmal sowas angesehen. Und es war einfach irgendwo köstlich. Man ist nicht mehr so amüsiert wie damals. Man sitzt jetzt nicht mehr also nicht mehr so gebannt vor dem Fernseher. Aber es ist einfach so, ja, zwei Jungs, die irgendwie ganz irre drauf sind. Aber das war wirklich, das waren die Texter. Also das waren die Texte. Die haben wirklich tolle Sachen in den Mund gelegt. Und ja, also ich habe neulich noch mal jemanden gesehen, der synchronisiert wurde. Das mit dem Synchronisieren haben die Deutschen wunderbar raus. Also das ist etwas, eine Kunst, die man selten woanders findet. Also da sind die Lippen falsch bei vielen und so. Also diese Texte sind wunderbar drauf. Das ist auch eine gute Verdienstmöglichkeit für Schauspieler, weil also wer hat schon die Möglichkeit, ständig beschäftigt zu sein? Es heißt zwar immer, Mensch, da ein Star und die kommt im Fernsehen und der kommt und die haben bestimmt viel Geld. Man vergisst immer, dass die sehr große Pausen zwischen den Aufträgen haben. Und in Deutschland ist es ja so, du bekommst zwar Arbeitslosenunterstützung, wenn du arbeitslos bist, aber es geht natürlich nur bis zum gewissen Punkt. Und dann fragt das Arbeitsamt, hast du was beiseite gelegt? Und wenn sie aus der vorherigen Rolle für schlechte Zeiten was aufgespart haben, kriegen sie keine weitere Unterstützung, sondern müssen erst das aufbrauchen. Deswegen sterben in Deutschland sehr viele Schauspieler sehr arm und einsam. Hm, das macht man sich nicht, macht man sich oft nicht klar. Nee. Ich weiß, vor kurzem, die Marianne Segebrecht hat auch gesagt, ich muss einfach weiterspielen, man muss weiterspielen. Und es tun ja auch viele. Und es ist eigentlich schade, dass man, also es gibt ja genug Theater, wo diese Schauspieler auch eine Rolle finden. Aber du hast recht, es ist eben auch Zeiten, viele Zeiten dazwischen. Übrigens sind viele Sprecher auch dabei, CDs zu besprechen, also Bücher vorzulesen. Und das ist natürlich auch ein neueres Geschäft, dass sich Leute ein Buch vorgelesen haben wollen oder kaufen auf CD oder beziehungsweise sicher auch zum Runterladen inzwischen. Das gibt es ja auch. Christine Kaufmann hat übrigens dann letztlich auch Kinderbücher geschrieben. Also sie ist meines Erachtens eine der, wie soll ich sagen, man sagt immer Renaissancefrau, aber sie hat sich immer wieder neu erfunden. Und das finde ich immer sehr schön. Wir haben vorhin von der Margot Hilscher gesprochen, die war Kostümbildnerin, ist dann eben Schauspielerin geworden. Dann auch, sie war auch Chansonette, sie hat also auch gesungen. Und das sind also so Rundum-Talente, wo die Leute also auch sich irgendwo verwirklichen können mit anderen Dingen. Übrigens ist eine sehr wichtige Frau gestorben, die wir gar nicht so noch nicht besprochen haben, und zwar ist das die Joy Fleming. Da bin ich sehr erschüttert gewesen, als ich das hörte. Die wohnt ja nun nicht weit von mir entfernt. Also im süddeutschen Raum, eben auch Stuttgart, Mannheim. Und die hat wirklich Mannheimer Jazz gesungen und ist eine tolle Frau, ein Riesenstar eigentlich, aber eben lokal eher. Nee. Also, zum Schluss jetzt? Sie hat zwar monomerisch gesungen, also sie hat auch Bahn gebrochen für Dialekt im Jazz. Ja. Wo ich jetzt noch mal jemanden kenne, der das wieder probieren möchte und das auch beleben möchte, Jazz auf Deutsch. Ja. Aber sie war schon übers Lokale hinaus bekannt. Sie war schon, sie hatte Maßstäbe gesetzt mit ihrer Musik und mit ihrem Auftreten. Und so wie ich gehört habe, ist sie einfach auf dem Sofa eingeschlafen und man hat sie gefunden. Und da war vorher nichts und ist auch nichts nachgekommen an Informationen, dass sie krank gewesen wäre. Da war der Lebensfaden einfach zu Ende. Ja, und das muss man, aber ich meine, man hat ja wirklich also Aufnahmen von solchen Menschen und das finde ich also toll, dass man das auch mal wieder vorholt und sagt hier, dass regional sprachlich, das hat Bab gemacht mit dem Kölner Dialekt in der Rockszene und das eigentlich kann man nur sagen, Söhne Mannheims, der spricht ja eigentlich kein Dialekt, der Xavier Naidoo. Also das ist Rap und Soul aus deutschen Landen, was da auch eine neue Richtung eigentlich ist. Aber eben nicht im Dialekt. Also das ist eben aber schon eine Stimme, die eigentlich auch sehr sonor ist und interessant ist und eben auch aus dem Mannheimer Raum. Also es ist sehr vieles in Baden-Württemberg, was man vielleicht gar nicht so wahrnimmt, dass das also aus diesem Landstrich kommt. Außer Daimler und Mercedes kennt man oft überregional oder international nichts aus diesem Raum. Das stimmt. Ja, also, aber Joy Fleming ist bestimmt eine lokale Größe, die Maßstäbe international gesetzt hat. Und das war jetzt auch wichtig, die also mal zu nennen übrigens. Und ich muss noch gerade zwei Frauen ansprechen, oder beziehungsweise drei sogar, französische Schauspielerin Jeanne Moreau, Mireille Darc und jetzt muss ich gucken, Emmanuel Riva, würde ich sagen, das ist, stimmt aber nicht, das heißt irgendwie anders. Die hat in Hiroshima Mon Amour gespielt. Also das sind ganz tolle Altschauspieler, die man vielleicht gar nicht mehr so wahrnimmt, die sind leider auch im letzten Jahr gestorben, 2017. Und wir sitzen hier mit Renate Schauer, wer hier so sich so einschaltet und vorspult und hinterher, der kann also nochmal sehen, Renate Schauer und ich, Susanne Nielsen, in diesem Gespräch über Menschen, die einen fasziniert haben und die einen wirklich auch auf Gedanken bringen dieser Zeit. Wir beschäftigen uns jetzt vor allem auch mit so diesen 60er Jahren, wo diese Leute auch nochmal entweder eine Renaissance hatten, wenn es die ganz alten Schauspieler sind, aber auch so richtig große Zeit der Krimis. Ja, wenn ich so an Edgar Wallace denke, ich glaube, die Karin Dohr hat da auch mitgespielt bei einem Wallace-Film. Das sind so Sachen, die wirklich deutsches Fernsehen auch informiert haben, diese Filme. Ne? Es war so richtig, Deutsche lieben Krimis. Und es läuft fast nichts anderes mehr im deutschen Fernsehen. Ja. Ich also weiß was gar nicht. Produziert wird doch Komödien schon. Ja, aber wenn du einschaltest, du hast eigentlich eine große Auswahl nicht. Es gibt sehr viele Wiederholungen und jeden Abend mindestens ein Krimi, wenn nicht auf mehreren Kanälen mehrere Krimis. Also es ist. Und man liebt es auch schwedische Krimis zu lesen, also dieses Schwermütige aus dem Norden. Das wird eigentlich auch in Deutschland sehr geliebt. Also man mag gerne Geschichten, die gut geschrieben sind. Und geschrieben sind sie sehr gut. Also den Tatort gibt es seit wie vielen Jahren? So viel. Ja, aber der hat unterschiedliche Qualitäten. Ja, aber jetzt also ist der Kommissar gestorben. Da sagen wir auch, wie schade. Also wir können uns an den einzelnen Tatortkommissaren orientieren. Früher gab es den alten und also so ein paar Leute. Der Kommissar mit Fritz Weber, der jetzt eigentlich in dieser Serie mitspielt, mit den Nonnen aus Kaltental und da spielt er so diesen schrecklichen Bürgermeister. Aber er war für Derrick Harry, hol den Wagen, ja, bitte. Der Nebenmann. Jetzt ist er der Bürgermeister. Ist doch ein Aufstieg. Im Fernsehen. Aber gestorben sind also auch ein paar von diesen Kommissaren, also mindestens eine. Und da habe ich doch, wie schade. Die sind aber in anderen Jahren schon gestorben. Also da habe ich für letztes Jahr keinen ausfindig gemacht. Für deine Schlagerszene noch, Gunter Gabriel ist gestorben. Also der Trucker, nicht der deutsche Johnny Cash, wie es immer hieß. Ja. Und das Merkwürdige ist ja, dass man ihm sehr, sehr oft, hat man um ihn gebangt, weil er doch bekannt war für seine Alkoholabstürze. Und und Herzinfarkte und Schlaganfälle hat er auch überlebt gehabt. Aber dann ist er einen Tag vor seinem 75. Geburtstag einfach die Steintreppe runtergefallen. Naja, einfach, das passiert halt mal, wenn man 75 ist. War ein dreifacher Bruch des ersten Halswirbels. Okay, und dann war es das, ja. Und davon hat er sich nicht wieder erholt, weil er so oft operieren will. Wenn du den Hals brichst, hat man früher sofort im Grab gelegen. Also sich einen Halswirbel brechen ist schon schlimm. Ist schlimm, ja. Also ich möchte die Schmerzen nicht gehabt haben. Nee, also das ist nicht jemand, schön. Der ganz jung gestorben ist. Ach so, hier ist der Martin Lüttke. Der Martin Lüttke ist ein Tatortkommissar gewesen. Bernd Fleming hieß der. So, und der ist also von uns gegangen. Ah ja, dann hast du den noch entdeckt. Ja, den habe ich Der war entdeckt. Mir jetzt nicht ja. aufgefallen. Ja. Ich habe noch jemand, der ganz jung gestorben ist und auch nicht in diese Reihe eigentlich gehört. Ja. Es ist gestorben Franz Gall und zwar am 2018. Also, so, ja, die ist jetzt im Januar gestorben. Die ist im Januar, genau. Also die ist der Nachsatz. Und da bin ich auf auch so ein Schlagertextle gestoßen, was mich sehr amüsiert hat, wie Mädchen früher sich ihre Partner vorgestellt hat. Hat sie also eine ganz tolle Mischung ja, also ich meine, auf die Bühne gebracht, und zwar 1969. Ja, da waren die Frauen immer alle hinter tollen Männern her. Also ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte. Mhm. So soll er aussehen, der Mann, auf den ich warte, ein bisschen Geist, ein bisschen Mut, an meiner grünen Seite, ja, das wäre gut. Naja, also diese Schlager haben auch nur Männer geschrieben. Also der Witz ist, diese Frauen haben alle diese Sachen gesungen, aber geschrieben haben die Leute wie Frank Farian und weiß ich, also diese Produzenten und Schreiber meistens Männer. Und ihr hat man auch mal ein Lied geschrieben, das hat sie dann gesagt, wenn sie gewusst hätte, welche Doppelbödigkeit da dahinter steckt, hätte sie es nicht gesungen, weil da ging es um irgendwas unter der Gürtellinie, was ihr gar nicht aufgefallen ist in ihrer Jugendlichkeit. Nee, weil die auch ganz jugendlich aufgetreten ist, auch beim European Context. Ja. Poupée, irgendwas. Also die hat als junge blonde Frau, das ist mit dem Minirock, kann ich mich erinnern, und auf einem Schönheitsfleck, ob der echt war oder nicht, weiß ich nicht, aber also das waren so die Frauen, die auch so einem Idealbild dieser Männer zu der Zeit entsprachen, ja. Und wie gesagt, dann sollte man sich einen Cowboy als Mann wünschen. Ja. Oder der Graf von Luxemburg, also es waren immer Männer. Jeder Schotte hat in Schottland ein Schottenröckchen an. Ja. Trotzdem ist ein jeder Schotte von Kopf bis Fuß ein Mann. Nein. Wer hat das gesungen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, also das weiß ich nicht mehr. Den habe ich mir auch nicht gemerkt, weil ich den bestimmt nicht toll fand. Also hinter Schotten war ich nie her. Wer aber gesungen hat, willst du mit mir gehen, und mein Vater wäre sofort mitgegangen, war Dalia Lavie. Und Dalia Lavie ist auch gestorben. War eine tolle Frau mit langen braunen Haaren, eine Israelin. Genau. Und wie gesagt, also Lena Valaitis war eines der Idole meines Vaters, und Dalia Lavie. Die war ja blond. Blond war sehr schön, aber Dalia Lavie war ein Vollblutweib. Diese Ausstrahlung so gefallen. Ja. Das war, heute würde man sagen, cool. Ja, die Frau Lavie, oder was jetzt? Ja, die Dalia. Ja, und man hat auch dann nicht gefragt, wo kommst du her, sondern man hat gesagt, toll, denn das sind Frauen, die deutsche Schlagertexte gesungen haben, aber die waren dann auch schon sehr forsch, und das fanden wir toll, dass diese Frauen also sich geäußert haben. Wie gesagt, auch der hat man es sicher in den Mund gelegt, das war nicht unbedingt von hier geschrieben. Und da müssen wir, wie gesagt, den Produzenten, die meisten dieser Schlagerstars betreut haben, es waren immer nur ein oder zwei Produzenten, also gerade bei der Hitparade, da waren sehr viele junge Künstler, die wurden also dann Randolph Rose und weiß ich, wie sie alle hießen, also die wurden dann betreut von ganz bestimmten Produzenten. Und da gab es dann alle 4 Wochen neuen Schlager. Mann, das war doch toll. Also wer da gerade mal wieder runterrutschte von der Leiter, der wurde dann wieder hochgepusht mit dem nächsten Lied. und Rex Gildo und wie sie alle hießen, ja, dann Chris Roberts, Christian Anders, Michael Holm, den wären wir doch alle gefolgt, oder? Nicht alle? Nein, nicht so. Okay, ich konnte also mich nicht so gut entscheiden. Ich hatte einmal so eine Stichflamme für den Ricky Shane. Ich springe alle Ketten und sage no, ja, no, no, no, no. Aber der ist sehr schnell verschwunden. Der ist nicht mehr hoch. Der Ricky Shane kam, aber ist wie Costa Cordalis. Und das war so der tolle, dunkle Ausländer irgendwoher. Aber wir haben nie gefragt, woher. Wir haben immer nur gesagt, das ist ein toller Mann auf der Bühne hier. Also da ging es nicht darum, ob du aus dem und dem Land kamst. Das war nicht wichtig. Ja, von dem woher und wohin würde ich einfach mal überleiten, wenn du gestattest. Jetzt waren wir so schön mit der Hitparade beschäftigt. Ja, wir hatten aber doch auch so ein wunderbares Eingangsgedicht, das du vorgelesen hast, zumindest angelegen hast. Ja. Denn woher und wohin spielt halt wirklich eine große Rolle im Leben eines Menschen, weil es einen prägt. Peter Hertling von 1933 bis 2017 ist sozusagen fast ein Altersgenosse von Helmut Kohl, ist 3 Jahre jünger gewesen als Helmut Kohl, ist auch anders aufgewachsen, weil Peter Hertling hat seine Heimat verloren. Er ist in Chemnitz geboren und ist dann auch ins Tschechische rüber umgezogen und nach Olmütz. Ich erwähne das deshalb, weil das in seinem Lebenslauf immer wieder vorkommt. Er hat in seiner Literatur sehr viel Bezüge zu seinem Lebensweg genommen. Es war eben auch sehr einschneidend, dass er also mit 12 geflüchtet ist von dort. Da kam dann die Rote Armee und ist dort einmarschiert und dann ist die Familie geflüchtet, eben nach diesem Nürtingen, was wir eingangs schon erwähnt haben. Was ja Westdeutschland war. Also Nürtingen im Schwäbischen. Und da habe ich zum ersten Mal jemanden über seine Flucht wirklich reden und schreiben mitgekriegt. Also dass er dort angekommen ist im Viehwagen und die Leute zu denen gesagt haben, was, ihr könnt ja nichts gewesen sein in eurer Heimat, wenn ihr hier im Viehwagen ankommt, bitte geht wieder zurück. Haben sie aber auch weggelassen. Ja, das ist auch vielfach passiert bei denjenigen, die damit nichts kamen. Nicht? Naja, das ein paar Schuhe, wenn es hast, Ich kenne das, weil ich auch aus einer Flüchtlingsfamilie stamme. Aber er hat es eben in der Literatur hoffähig gemacht, dieses Thema. Und da kann man sich dann auch mit identifizieren und auch es vor allem auch nachvollziehen, nicht? Ja, das, er konnte es einfach so schildern, dass praktisch eine ganze Generation sich davon erfasst fühlen konnte, die es miterlebt hatten, entweder als diejenigen, die die Flüchtlinge aufgenommen haben oder als diejenigen, die hier Aufnahme suchten. Also Peter Hertling, gerade weil er eben in Nürtingen dann zu Hause war, hat sich dort sehr schwer eingelebt, zumal seine Mutter den Freitod gewählt hat, als er 13 war und der Vater war im Krieg geblieben. Und dann war er vollweise mit 13 und da hat er sich auf einen Menschen getroffen, der in dieser Sendung auch schon mal eine Rolle gespielt hat, nämlich den Maler Fritz Ruoff. Mit dem hat er sich sehr gut verständigt. Ich glaube, er hat ihn über die Schule kennengelernt und das war sozusagen einer seiner Ziehväter. Da sind noch andere angeführt in Wikipedia, aber den Fritz Ruoff da waren wir ja schon miteinander in der Ausstellung, haben seine Witwe besucht. Und das ist schon beeindruckend, wie die sich dann gegenseitig auch die Bälle zugeschmissen haben. Und was für seine Haltung spricht, er hat im Winterhalbjahr 51, 52 hat er das Gymnasium ohne Abschluss verlassen, weil die Haltung und Provokation einiger Alt-Nazi-Lehrer ihm unerträglich wurden. Ja, und das war eine Zeit, wo noch viele mit ihren alten Ideen an die Schüler rangegangen sind. Ja. Ich glaube, das ist etwas, das ist auch noch in den 70er Jahren zum Teil passiert. Also uns in unserer Schulzeit, ich habe Ende der 70er Jahre Abitur gemacht, da waren auch noch Bezüge, wo man sich nicht gewandelt hatte in den Ideen. Aber in den 60er Jahren kam ja schon, und hier spricht er ja über Frieden in diesem schönen Gedicht, womit wir die Sendung begonnen haben, geht es ja auch darum, dass man sich wehrt, dass man also quasi auch mal sagt, was man denkt. Und das ist ja auch was Neues eigentlich, dass man nicht vor den Lehrern kapituliert, sondern dass man das, wofür man steht, sprich man verlässt die Schule. Ja, und also, man reiht sich vielleicht auch ein in gewisse... Hertlings Reden und Essays gegen fremde Gewalt und Krieg sind Legion. Mhm. Auch an Universitäten und Hochschulen entdeckte man den Autor, so erhielt er 83 auf 84 eine Gastdozentur für Poetik an der Universität Frankfurt am Main. Schön. Und war Poetikdozent am Mozarteum in Salzburg. Hielt Vorlesungen an der Musikhochschule Karlsruhe und so weiter. Das kann man ja alles nachlesen, wenn man das möchte. Frankfurt war eine Philosophie-Universität, also sehr viel, hat er mit sehr vielen klugen Köpfen zusammengearbeitet. Mhm. Das ist toll. Und das muss ja ihn auch unheimlich inspiriert haben, denke ich. Er schreibt auch sehr viel über seine Ehe mit der Psychologin Mechthild Meyer. Ich habe einiges ja von ihm gelesen. Mhm. Und er ist einfach immer reifer geworden und er ist auch immer, also ich habe immer so gespürt, diese Dankbarkeit, dass er dieses Wachstum und diese Karriere hat aus sich sozusagen herausholen können, dass ihm das so gelungen ist. Zumal er ja den Hölderlin vor der Nase hatte, Nürtingen und Tübingen, und mit dem hat er sich sehr stark beschäftigt. Hölderlin hat ja psychische Probleme gehabt, wie man weiß. Er ist ja auch mehrfach in Anstalten gewesen. Mhm. Und, großer deutscher Dichter, genau. Und Hertling hat wirklich geguckt, dass er rundum seine Talente nutzte, und sehr zu unserer Freude. Also, wie du schon vorgelesen hast, das Gedicht und Kinderbücher hat er auch geschrieben. Und auch in den Kinderbüchern geht es auch oft darum, dass man niemanden ausschließt, weil er jetzt woanders herkommt, weil er fremd aussieht oder fremd spricht oder so. Und deshalb ist er weiterhin relevant. Also ich glaube, dieses Thema gibt es ja immer wieder. Und wenn man Kinder ansprechen will, muss man ja auch die Themen der heutigen Zeit ansprechen. Ja. Und das ist ein neues Schulbuch. Wanderungen gibt es zu jeder Zeit. Absolut. Und heutzutage spricht man eben sehr viel auch über die neuen Wanderungen. Ja. Und da passt es sehr gut. Das finde ich auch. Und er ist leicht und eingängig zu verstehen. Mhm. Also das sind wunderbare Wiederholungen, sind Reime auch zum Teil, die man also auch gut auswendig lernen kann. Nicht? Mhm. Und da sind wir wieder beim Schlager. Wollen wir mit dem Schlager beschließen? Hast du ein paar schöne Schlagerzeilen, wo wir von deinem die Maschen der Mädchen, das ist ja schon fast peinlich, wenn wir jetzt also mit den Maschen der Mädchen zu Ende gehen. Aber vielleicht kannst du noch was anderes dazu beitragen. Nö, habe ich eigentlich jetzt gerade nicht vorbereitet, muss ich sagen, weil es gab so vieles. Man kann immer, oder ich fress dich. Herzschmerz gibt's auch zu jeder Zeit. Ja. Telefon, auch das gibt's noch. Wenn es auch in der Hosentasche steckt, das Handy. In Deutschland sagt man Handy, in Amerika Mobiltelefon oder Cellphone. Also wir wünschen uns, dass Sie uns am PC bzw. Laptop wiederfinden oder Ihrem Mac, je nachdem. Und dass Sie vor allem sich mal mit diesen interessanten Namen auseinandersetzen. Und? Ja. Und wir haben noch was Schwergewichtiges, was wir in der nächsten Sendung noch präsentieren möchten, nämlich Politiker, die auch 2017 uns verlassen haben und die in die nächsten Jahrzehnte noch hineinwirken. Also das Erbe wird noch in die Jahrzehnte hineinwirken. Ich sage nur Stichwort Euro. Mehr sage ich jetzt nicht mehr. Okay, und da ich am Gründungstag der EWG geboren bin, der Euro meins ist und ich Gott sei Dank nicht Europa heiße, darf ich jetzt gerade sagen, ich verabschiede mich vom Mikrofon mit Renate Schauer. Vielen Dank, dass du hier warst, und am Mikrofon Susanne Nielsen, die Ihnen eine ganz tolle Woche wünscht und Ihnen tschüss, ciao, auf Wiederhören, und vor allem seien Sie nett zueinander, wie Kollegin Stevie immer sagte, noch wünscht. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.com.